Hinter dem Tresen lagern Meteoriten, bringen chemisch die Evolution in den Biergarten. Ich relativiere die Theorie. Allgemein korrekt zur Feier des Tages öffne ich praktisch die nächste Flasche. Fantasiere vom Nobelpreis, stopfe mir nicht rechtzeitig das Maul und verdampfe am Ereignishorizont.